Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wie kann man? Ich möchte euch in der heutigen Episode zeigen, wie man Audible autorisiert in iTunes. Ich hoffe mal, ich kann das zufriedenstellend zeigen und die Frage beantworten, die ich mir selbst gestellt habe, wie man das nun bei macOS 10.10.5 macht. Zu der Zeit, wie ich mir die Frage gestellt hatte, hatte ich 10.10.5 und das neueste iTunes und habe dann immer mal nachgeguckt und gemerkt, beim Autorisieren hat sich da grob nichts verändert von den Änderungen her vom neuen iTunes. Bei dem älteren, bei 10.7 und dem damaligen iTunes war das etwas anders. Da bin ich dann unter dem Menü auf Account und dann dieser Computer autorisieren für Audible oder dieser Computer autorisieren für dein Audible-Account. Irgendwie so hieß das. Und dann hatte ich Enter gedrückt und dann öffnete sich sofort Audible-E-Mail-Adresse, Audible-Passwort. Und das ist jetzt nicht mehr so. Ich gehe auf Computer autorisieren und in iTunes hat sich gar nichts getan. Und auf der Audible-Seite stand, man müsste dann in iTunes auf meine Bücher und es dann irgendwie darüber regeln. Fand ich irgendwie komisch. Ich habe dann mal rumexperimentiert und mir dann einfach mal ein Hörbuch heruntergeladen und festgestellt auf dem Mac, dass nach dem Download einfach VoiceOver gesagt hat, iTunes hat Aufmerksamkeit und dann kam dein Dialogfeld. Programmsymbol, Bild. Um die Data John die Pudardi Larga Rose 1-E9-YPDDEZRKLH Lost unterstrich X1FMRFP1FX90 et 11 Mai 8RV6P Kukasin OO 8 Uhr 19 ZDDL unterstrich VKA AX zu verwenden, musst du diesen Computer für deinen Audible-Account autorisieren. Möchtest du dafür jetzt die Audible-Website öffnen? Machen wir doch, ne? Nein, Taste. Ja, Standard, Taste. Ohne Titel, Fenster, jetzt in iTunes, Fenster, Wiedergabe, Taste. Was passiert jetzt? Symbolleiste verlassen. Okay. Passwort. florianlichteblau@gmx.de. Inhalte ausgewählt, E-Mail-Adresse oder E-Mail-Überschrift Ebene 1. Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an. E-Mail Florian, Passwort. Link. Passwort 8 Zeichen. Passwort anmelden, Taste. Drücken anmelden, Taste. So. Hörbücher zum Download von audible.de, WG-Inhalt, 87% geladen. Hörbücher, Link, Hilfe, Überschrift nicht gefunden, N2, Ende, 02, Link, Link, Bibliothek, Link, für weit, Link, klicken Sie bitte hier, für weitere Informationen zum Abspielen von Titeln in iTunes, Link, Presse, Link, Partnerprogramm, Link, für weit, Link, klicken Sie hier, Search, Tast, Link. Klicken Sie hier, um Ihre Aktivierung abzuschließen. Ah, okay. Drücken dann klicken wir hier. Klicken Sie hier, um Ihre Aktivierung abzuschließen. Das zu machen. Search Tab Link. Klicken Sie hier, um Ihre Aktivierung abzuschließen. Für weitere Informationen zum Abspielen von iTunes, iTunes Fenster, Wiedergabe, Taste. Dateien werden kopiert, Dialog. 44,7% Statusanzeige. Wird. Okay, jetzt kopiert er das Hörbuch. Oder ist es ein Hörspiel? Hat mir eben jetzt in iTunes Fenster. Gute Unterhaltung. Aha. Audible Studios präsentiert ein Audible Original. John von Rebecca Gablé. In einer Hörspielbearbeitung von Florian Bald. Warrior Saga 2. Teil 1, die Brüder. Damit verabschiede ich mich und sage dann bis zur nächsten Ausgabe von Wie kann man?